Wir haben eigentlich gedacht, nicht nur über Partizipation, sondern auch um reelle Schritte in Fragen Integration. Wissen Sie, es ist so eigentlich die Gesetz in dieser Form, was wir jetzt haben. Aus meiner Sicht ist nicht, es ist quasi, er hilft unserer Stau in der Gesellschaft jetzt aufzulösen. Im Prinzip, das sind Probleme, die im Rahmen der alten Integrationspolitik oder sowas entstanden sind. Und er ist nicht genug zukunftsorientiert, aus meiner Sicht. Weil wir können sprechen über Stau, das heißt die Probleme, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, aufgrund bestimmter Entwicklungsprozesse. Und wir können eigentlich sprechen über sogenannte normale Integrationspolitik. Also das heißt normale Zustand der Gesellschaft, wo Gesellschaft und Migranten leben in einer, sagen wir, Gemeinschaft, nicht in Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten. Übrigens, wir sind schon ein 25-prozentiger Anteil in der Berliner Bevölkerung und bei Jugendlichen zwischen 16 und 26, 40% Anteil der Bevölkerung. Also das heißt, in Zukunft, diese ganzen Kategorien werden eigentlich kein Gewicht oder keine Realität hinter sich haben. Also in diesem Sinne, wir haben eigentlich schon ein ganzes Programm, was wir aus, sagen wir, aus unserer Reihen zusammen, diese ganzen Thesen, unserer Vorstellung zu Gesetz, wie es sich entwickeln soll. Und darüber kann ich eigentlich heute auch erzählen. Wenn Sie wollen, dann sofort gleich. Ja. Naja, es ist natürlich so, dass, und es ist eigentlich klar, dass die Gesetz, was jetzt vorliegt, das ist ein Gesetz für Verwaltungen, Aufgabe für Verwaltung, diese Öffnung der Verwaltung, das ist also wichtiger, sehr wichtiger Part, wenn wir das tatsächlich schaffen. In dieser Form, also das heißt, dass als Mitarbeiter in öffentlichen Diensten, als Praktikanten, auch in Ausbildung in öffentlichen Diensten, Migranten vertreten sind, entsprechend ihrer Bevölkerungsanteil, das wird wirklich ein Riesenschritt nach vorn. Weil man hat darüber immer gesprochen, aber eigentlich wenig gemacht. Natürlich gemacht, es gab diese Kampagnen, ja, Berlin braucht dich und. Das sind eigentlich auch Errungenschaften der letzten Jahre. Ja, was vorher gelaufen ist, das war eigentlich tatsächlich mehr sprechen als tun. Und dieses Tun ist für uns sehr wichtig. So, was eigentlich, wenn wir jetzt über normale Organisation des Integrationsprozesses sprechen, was aus unserer Sicht wichtig ist. Erstens, Gesellschaft muss das anerkennen, dass es eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist, in unserer großer und eigentlich offener Gesellschaft, wie es eigentlich sein soll in dieser Globalisierungszeit, dass man diesen Prozess ganz anders organisiert, als bis jetzt gelaufen ist. Das muss auf jeden Fall eine Pflichtaufgabe des Staates werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Budget müssen bestimmte Anteil entsprechend der Bedarfe der Gesellschaft und diese Anzahl der Menschen, die hierher kommen, bestimmte Ressourcen geben. Die Verwaltung entsprechend ihre Aufgaben auch verteilen müssen. Diese Verteilung muss auch ganz anders laufen. Nicht so, wie jetzt eigentlich läuft, sondern nach bestimmten Kriterien und nach bestimmter wiederum Bedarfe. Übrigens, es gibt, wir sind zwar erst in Bezug auf dieses Partizipationsgesetz, aber es gibt auch sehr interessante Erfahrungen im Bundesgebiet. Zum Beispiel, es gibt in NRW einen Titel für einen Verein, Träger der Integrationsarbeit. Ich finde, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Möglichkeiten, die Vereine zertifizieren, entsprechend die Aufgabe, die sie machen, und dann entsprechend dann auch finanzieren, entsprechend diese Aufgaben. Also genauso zum Beispiel, ich halte sehr wichtig, zum Beispiel Träger der interkulturellen Arbeit, aus meiner Sicht, das ist auch sehr wichtige Aufgabe, gerade in dieser Gesellschaft. So, in diesem Sinne, es gibt schon Instrumentarium, die man ausprobiert hat in NRW, die wir eventuell auch übernehmen könnten. So, also auf jeden Fall, diese Umstrukturierung und Verständnis für diese Integrationsarbeit muss ganz anders sein. Das ist eigentlich, wie gesagt, mit diesen ganzen Arbeitskräftemangel und diese Potenziale der und diese Migrantenorganisation, was man immer so dekliniert in diese jede Diskussion. Man muss das einfach ganz differenziert jeden Bereich angucken und sagen, wie können wir das neu, effektiv, pragmatisch organisieren. Das ist eigentlich sozusagen Sinn unserer Vorschlag damals gewesen. Und natürlich Rolle der Migrantenorganisation. Man kann hier heute auch diskutieren. Es ist natürlich so, dass zurzeit spielen Migrantenorganisationen ganz verschiedene Rollen. Es gibt große, es gibt kleine, es gibt die mit Projekte arbeiten und durch diese Projektarbeit haben auch so Mitarbeiter. Sehr viele arbeiten nur ehrenamtlich. Machen ganz kleine vielleicht auch Aufgaben im Rahmen dieser ganzen unserer Berliner Gesellschaft. Also auf jeden Fall, auch Migranten sind dann anders angesprochen im Rahmen dieser neuen Entwicklung. Es ist eigentlich, wir kämpfen immer noch mit Folgen dieser Altersdenken, was wir hatten. Wir kämpfen immer noch, dass Migranten sind auch gewöhnt, immer Opferrolle zu spielen, mit offener Hand stehen und sagen, geben Sie uns bitte Geld. Ja? Und in diesem Sinne, aus dieser Rolle müssen Migrantenorganisationen raus. Ja, ich zunächst vielleicht ein Geständnis. Ich komme aus einem Land, in dem man sagt, dass die Gesetze dazu da sind, um die umgehen zu können. Vielleicht auch aus diesem Grund erwarte ich nicht allzu viel von der Buchstabe des Gesetzes. Das interessiert mich viel weniger. Ich sehe dieses Gesetz als Zeichen setzen, ein Signal, und ich erwarte, dass dadurch der Blick in Richtung Integration, Migration sich langsam verändern wird. Und ich hoffe, dass wir in diese veränderte Atmosphäre über Migration und Integration ein bisschen anders diskutieren werden. Aus dem Grund, weil man vielleicht zum ersten Mal sagte, Partizipation, weil es keine Integration gibt ohne Partizipation, beziehungsweise ohne das Gefühl zu haben, dass man partizipieren kann. Damit meine ich Teilnahme und Teilhabe. Und weil ich aus der praktischen Arbeit komme, versuche ich eben die Zukunft aus dieser Perspektive zu sehen und überlegen, was gemacht werden muss oder soll. Und es ist natürlich vielfältig, deshalb werde ich mich darauf konzentrieren, wo mein Arbeitsgebiet liegt. Und unsere Zielgruppe sind die Immigranten aus Polen und kaum jemand weiß, dass es 150.000 gibt. Zum Zweiten, seit etlichen Jahren die größte neue Zuwanderergruppe, das sind eben Migranten aus Polen. In den letzten paar Jahren kamen vielleicht 15, vielleicht 30.000, niemand weiß Bescheid, aber das ist schon eine Menge und es ist zu erwarten, dass nach dem 1. Mai kommen wieder neue. Vielleicht nicht so viele, wie manche Experten meinen. Ich habe gelesen, 600.000 sind schon sprungbereit. Aber die Experten irren sich ständig, deshalb würde ich diese Zahl vielleicht ein bisschen bezweifeln. Aber auf jeden Fall, ganze Menge neue Migranten kommen ins Land und wir versuchen immer zu sagen, die Migration bereichert das Land. Das heißt, man muss die Migration als nicht nur Bereicherung, sondern als eine Investition sehen. Und investieren bedeutet, zunächst stecke ich rein, um eben dann Vorteile davon zu haben. Und weil ich seit 28 Jahren aktiv bin, konnte ich beobachten, wie viele Potenziale verloren gegangen sind, weil man eben die Migration ganz anders verstanden hat. Und ich denke, mit dem Partizipationsgesetz, nicht sofort und nicht auf einmal, wird sich einiges ändern. Und unsere Aufgabe, ich meine unsere, das ist ja einmal die ganze Landschaft der Organisationen, nicht nur Migrantenorganisationen. Unsere Aufgabe wäre einmal, der Mehrheitsgesellschaft klarzumachen, dass zu Integration, wie schon mehrmals gesagt wurde, mehrere Akteure gehören und nicht nur die Migranten und die Politik und Verwaltung, sondern auch Aufnahmegesellschaft. Das ist ja einmal und das ist ja unsere Öffentlichkeitsarbeit. Zum anderen unsere praktische Arbeit, weil im Grunde genommen wir sind diejenigen, die Türchen öffnen und ein Gefühl vermitteln können, dass die Migranten hierher willkommen sind und dass sie ihr Potenzial hier entfalten können. Und in diesem Rahmen kann ich mir vorstellen, dass zu einem sozusagen Dialog kommen könnte zwischen Migrantenorganisationen und Regeldiensten und großen Verbänden wie Arbeiterwohlfahrt oder vielleicht weniger Caritas. Und dann gemeinsam können wir an die Sache herangehen. Also wir sollen den neuen Migranten bedürfnisorientiert begrüßen. Das heißt, wir müssen schauen, was sie mitbringen. Wir müssen feststellen, welches Potenzial sie mitgebracht haben, um dann denen zu helfen, dieses Potenzial einzusetzen im Sinne der Gesellschaft. Und ich glaube, niemand kann das besser tun als wir. Und wir bedeutet, dass wir auch kooperieren können. Also Südostkultur macht Integrationskurse, Club Dialog macht Integrationskurse, Existenzgründerkurse, wo auch polnischsprachigen Menschen tätig sind. Und ich denke, auf diese Art und Weise können wir kooperieren, auch mit den größeren Verbänden, großen Verbänden und Regeldiensten, damit diese Leute sich nicht verlieren in der Stadt. Und damit ich nicht zu theoretisch in meinen Ausführungen wirke. Wir haben ca. 5000 Beratungen jährlich. Fast jeder Mensch männliches Geschlechts, der zu uns kommt, auf die Frage, was machst du, sagt, ich habe das Gewerbe angemeldet. Als Fliesenleger, Trockenbau und Holz- und Bautenschutz. Und wenn wir dann fragen, und welche Ausbildung hast du? Stellt sich heraus, er ist ein Ingenieur oder ein Germanist oder weiß Kuckuck was noch. Was bekommt er dann, wenn er hierher kommt? Ein Integrationskurs, wo er nichts gewinnen kann, weil das nicht an ihn gerichtet ist oder an seine Bedürfnisse, sondern von oben befohlen, du musst das tun, was wir schon sagen. Jetzt haben wir auch einen Menschen aus der Mongolei, einen Akademiker, er hat seinen Integrationskurs jetzt aufgegeben, weil er schon Deutsch spricht. In 2 Monaten hat er Deutsch gelernt. Warum soll er dort noch lernen? Hat angefangen zu arbeiten in der Reinigungsbranche. Ist das nicht zu schade? Und ich denke, das ist eben wichtig festzustellen, dass wir mit der Migration und Integration nicht nur Probleme haben, sondern wir hätten was davon und wir haben das verloren, wir haben das vermasselt, wir haben das verpasst. Und wenn das vielleicht für die Aufnahmegesellschaft klar wird, dann wird sich vielleicht in den Köpfen was ändern und die ganze Debatte ein bisschen sich versachlicht und pragmatischer geführt wird. Viele von diesen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt irgendwie den Menschen klar ist, dass da die Hälfte dieser Bevölkerungsgruppe Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren sind. Und 30% von denen sind Kinder unter 14. Und wenn wir uns nochmal irgendwie ganz wichtig tun mit Kinderrechten und Kindercharta, das trifft auch auf unsere Minderheit zu. Und da müssen wir irgendwie gucken, wie kann man diesen Menschen, obwohl man ja sehr viel Geld investiert hat für die Bildung, absurderweise will man die gar nicht und schiebt sie wieder zurück. Und dann denke ich irgendwie, okay, diese Menschen sind maximal 2-3 Monate in ihrem Land oder ihrem angeblichen Heimatland, kommen dann wieder zurück. Und dann versucht man sie dann wieder irgendwie abzuschieben. Das sind ja wieder Kosten, die auf sie zukommen. Warum versucht man nicht gemeinsam irgendwas zusammenzustellen, inwieweit man sagen könnte, vielleicht muss man auch irgendwie, ich denke, die Linke und Frau Jutta Jelbke hat da auch irgendwie in den Bundestag ganz viele Ideen eingebracht, auch von der Linken. Aber was ich mir vorstellen würde oder was ich mir wünschen würde, ist, dass die zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei, dass die irgendwie sagt, hey Leute, jetzt irgendwie stopp, wir haben irgendwie Projekte wie URA 2 zum Beispiel, damit tun sich irgendwie 2, 3 Bundesländer ganz groß, dass sie da irgendwie Abschiebeprojekte irgendwie organisiert haben, wo 2, 3 Menschen denen angeblich geholfen wurde. Ich denke nicht, dass man diesen Menschen helfen kann, wenn die sagen, das hier ist unsere Heimat. Und so sagen viele, die auch, 10 Jahre hier sind. Für mich ist es schwierig zu behaupten, ja, man kann dieses Problem lösen, indem man sagt, okay, wir machen jetzt mal irgendwo Integrationskurse, Bildungskurse, Alphabetisierungskurse und dann wird das Ding irgendwie von Anfang an geklärt. Ich denke, wir müssen einfach schauen, inwieweit wir die Mehrheitsgesellschaft auch dazu bringen könnten, sich diesem Problem, weil es ist ein Problem, auch klarzustellen und zu sagen, okay, es gibt Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, und das will ich nicht verleugnen, dass es das gibt, also diese Frühverheiratung. Das ist aber kein hausgemachtes Problem, sondern es ist ein Problem der Gesellschaft an sich. Und wie wir gemeinsam an solchen Sachen irgendwie rangehen können, weil ich als Sprecher der Jugendlichen kann nicht hingehen und sagen, ja, aber das ist bei uns so und deswegen werden wir das irgendwie weiterhin so handhaben, sondern wenn wir sagen, okay, diese Menschen, die sind hier, wir wollen sie fördern, wir wollen aber auch, wir können auch was von ihnen fordern. Das heißt, Menschen wie aus Bulgarien und Rumänien, die auch EU-Bürger sind, finde ich nicht, dass man sich damit leicht machen kann und dann mit dem Finger auf Herrn Sarkozy zeigt und sagt, hey, ihr macht da irgendwie eure Hausaufgaben nicht. Ich will nicht damit sagen, dass der sich das von Herrn Piening abgeguckt hat. Aber viele Sachen sind da schon irgendwie wieder rotierend und wie weit können wir sagen, okay, stopp, wir für uns jetzt speziell für Berlin haben mehr oder weniger unsere Hausaufgaben gemacht und trotzdem haben wir speziell jetzt in Neukölln ein ganz großes Problem mit der Prostitution zum Beispiel. Das ist ja nicht so, diese Menschen kommen nicht hierher, weil sie jetzt irgendwie Lust drauf haben, diesen Beruf nachzugehen. Oder in Schöneberg, das ist öffentlicher Strich von 70% von männlichen Roma irgendwie bearbeitet wird. Und das ist schwierig, weil diese Bildungssituation, die es momentan herrscht, also allgemein in ganz Europa, ist eine fatale, aber es gibt auch ein Problem, wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne mein Kind zur Schule schicken, wenn ich aber nicht mal weiß, wie ich dieses Kind überhaupt ernähren soll oder ihm irgendwie ein Hemd anziehen soll, weil ich bin auch unter anderem auch Familien- und Einzelfallhelfer. Und dieses Problem ist ja nicht nur in Rumänien, sondern dieses Problem haben wir hier, obwohl man denken könnte, das sind ja Hartz-IV-Empfänger, die würden doch so ein Grundminimum haben. Und wenn aber ein Kind, also in der Kita, wo mein Sohn war, da gab es irgendwie 3 oder 4 Mal Menschen, die hatten Läuse, die Kinder. Das ist irgendwas ganz Normales. Aber dann hat mich der Mensch vom Jugendamt angerufen und hat mich gefragt, ob das ein spezifisches Roma-Problem wäre. Ja, sie lachen. Ich finde, es ist, also diese Frage, ich wusste auch nicht, wie ich darauf antworten soll, ob ich auch lachen soll oder ob ich diese Frage ernst nehmen soll. Und solche Sachen gibt es einfach, weil eine extrem große Aufklärung bedarf. Und ich respektiere auch, was die Landesverbände gemacht haben oder was der Zentralrat an sich macht mit dieser ganzen Geschichte mit von wegen, hey, Deutschland hat eine Verantwortung, eine geschichtliche, dieser Volksgruppe gegenüber. Aber ich bin es ehrlich gesagt leid, diesen Satz immer wieder zu hören. Ich würde mir eher wünschen, dass wir sagen können, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen, die EU-Bürger sind, hier auch sich frei aufhalten können und wenn sie einer Berufung nachgehen könnten, weil ihnen auch die speziellen Fähigkeiten dazu gegeben werden, dann sollen sie das auch machen. Wir haben zum Beispiel einen Professor aus Bulgarien, der hat auch nicht die Möglichkeit, einfach mal eine Wohnung anzumieten, weil es nicht funktioniert. Und wenn man keine Möglichkeit hat, eine Arbeit nachzugehen, hat man auch keine Möglichkeit, eine Wohnung zu beantragen. Also da sind ganz viele Sachen und das weiß das System auch. Und ich meine, ich selber wurde irgendwie, weiß ich wie viele Jahre zermürbt und man hat irgendwie gesagt, ja, irgendwie, Sie sind ja ziemlich integriert, wieso versuchen Sie es nicht? Also ich meine, ich habe seit ich 12 bin für Herrn Erler übersetzt, er war Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und er hat auch zu mir gesagt, Junge, dann heirate doch deine Freundin, du liebst sie doch. So. Also wenn von oberster Stelle schon irgendwie dieses Ding ist wie, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, dann würde ich eigentlich irgendwie jeden, der dazu, ich weiß, es ist vielleicht irgendwo ein bisschen Landesfriedensbruch oder wie man das nennt, aber ich würde jeden dazu ermutigen, wenn er nicht verheiratet ist, irgendwie einen Menschen retten, indem er irgendwie sagt, okay, weil mit der Politik wird es schwieriger. Wenn wir sagen, ja, wir fordern das. Ja, natürlich, auf Papier, das Papier ist geduldig, da haben wir immer wieder die Möglichkeit, darauf einzugehen. Aber faktisch ist es so, dass diese Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind, ja, wir haben jetzt tollerweise von Herrn Schönherrn diese tolle Idee gehabt, ja, wer sich hier jetzt in der Bildungssituation irgendwie einbringt, der soll die Möglichkeit haben, hier zu bleiben. Was machen wir aber mit ihren Eltern? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen alle, die hier leben, wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, Bürgerdeputierte zu werden, ist das schon mal ein Fortschritt für die Menschen hier, aber eigentlich brauchen wir irgendwie ein Wahlrecht und zumindest ein kommunales Wahlrecht für alle. Also das wäre sowas, was man auf Bundesebene über Bundesratsinitiativen angehen müsste. Viel wichtiger finde ich noch eine weitgehende Reform von dem jetzigen Staatsbürgerschaftsrechts, was ja einfach dazu führt, dass immer weniger Menschen die Staatsbürgerschaft, also die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen wollen, weil wenn sie 18 sind, müssen sie sich entscheiden, welche Staatsbürgerschaft sie behalten wollen. Also wir brauchen sowas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft. Man müsste diesen albernen Test abschaffen, weil, sag mal, alle Herkunftsdeutschen oder ein Großteil der Herkunftsdeutschen würden auch durch diesen Test fallen, müssen jetzt aber keine Angst haben, dass ihnen denn die Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Also das ist alles eine unglaublich bürokratische, teure Angelegenheit, wenn man die Staatsbürgerschaft haben möchte. Das müsste tatsächlich vereinfacht und verbessert werden. Ja, interessant ist nicht neues Thema, aber was jetzt nochmal ja einen völlig anderen Stellenwert bekommen hat, ist nochmal Asylbewerberleistungsgesetz, weil die Bundesregierung hat ja zugegeben nach vielen Jahren, dass dieses bestehende Asylbewerberleistungsgesetz auch verfassungswidrig ist. Auch da wird sich im nächsten Jahr was bewegen. Da muss man denn auch mitmachen. Und ein großer Punkt, was wir auch vorhin immer hatten, das ganze Problem der Anerkennung von Berufsabschlüssen und von Schulabschlüssen. Da hat ja die Bundesregierung gesagt, legt sie bis Ende des Jahres was vor. Da muss man mal gucken, da gab es ja auch eine Arbeitsgruppe, die getagt hat. Aber das ist tatsächlich nochmal auch ein zentraler Punkt, was hier diese Gesellschaft angeht. Das sind aber alles Sachen, die auf Bundesebene geregelt werden. Da kann man jetzt schön Bundesratsinitiativen machen, da kann auch unsere Bundestagsfraktion ganz viel machen. Aber ohne die entsprechenden Mehrheiten wird man da auch nicht viel weiterkommen. Deshalb nochmal mein Blick nach Berlin. Da, denke ich, geht es in erster Linie um die Umsetzung von dem Partizipations- und Integrationsgesetz. Und da fallen mir eben zwei Sachen ein, die nochmal deutlich wurden. Also zum einen diese schöne Begrifflichkeit der interkulturellen Kompetenz. Wie wird es eigentlich gestrickt, dass die in der Praxis realen Stellenwert hat und ein wirkliches Kriterium wird für Einstellungen und Beförderungen? Da hat ja Günther Pinning heute nochmal am Beispiel der Polizei aufgezeigt, wie erfolglos das auch sein kann, wenn man das macht und ansonsten gar nichts verändert. Bei der Feuerwehr, genau. Die Polizei ist da anders mit umgegangen. Und der zweite Punkt ist, was jetzt auch in diesem Gesetz schon erwähnt ist, was ich mir aber nochmal zentraler gewünscht hätte und wo ich glaube, dass das ausgesprochen wichtig ist. Wir haben in diesem Land Berlin unendlich viele Zuwendungsempfänger in ganz, ganz vielen Bereichen, die staatliche Mittel kriegen. Also da gehören die großen Wohlfahrtsverbände dazu, das sind aber auch Frauenprojekte und sonstige Projekte, also eine Riesenpalette. Und da, finde ich, muss man schon noch mal verstärkt daran arbeiten, und das wäre auch eine Weiterentwicklung des Partizipations- und Integrationsgesetzes, dass man in der nächsten Legislatur an den Punkt kommt, wo man sagt, so, liebe Leute, wenn ihr es jetzt nicht hinkriegt, eure Arbeit interkulturell zu öffnen, in den Stadtteilzentren, in den Projekten, dann ist irgendwann einfach Schluss mit lustig, was Geld angeht. Geld vom Land Berlin kriegen nur noch diejenigen, die auch die politischen Schwerpunkte umsetzen, die wir haben wollen. Das wäre meiner Ansicht nach ein wirklich großer Schritt, wo sich in dieser Stadt noch mal viel verändern würde. Soweit erstmal, also was Siethold gesagt hat, was Hamse gesagt hat, da haben wir erste Ansätze gemacht, also was Beratung angeht, von Wanderarbeiterinnen, das ist zum einen die aufsuchende Beratung für Roma, das ist zum anderen aber auch die Arbeit, die ihr macht, aber wo es beim DGB jetzt ja auch nochmal eine Beratungsstelle gibt, wo ich einfach glaube, das muss man weiter ausbauen, gerade für die nächsten Jahre, um den Menschen, die hierher kommen, einfach auch eine Chance und eine Hilfe zu bieten. Ja.